Besondere Beliebtheit bei den deutschen Hörern erfreuten sich die Briefe des gefreiten Adolf Hirnschal an seine Frau in Zwieselsdorf. Die der aus Österreich stammende Schriftsteller und Kabarettist Robert Lukas geschrieben hatte und der Wiener Schauspieler Fritz Schrecker vorlas. Nach der Kapitulation der 6. Deutschen Armee berichtete der gefreite Hirnschal seiner Frau in Zwieselsdorf, wie er in den Kessel von Tscherkassy eingeflogen worden war und was er dabei erlebt hatte. Und da bemerke ich, dass der Hauptmann Frickwitz während meiner schönen Rede hereingekommen ist und wie ich fertig bin, sagt er: Gefreiter Hirnschal, Sie sind der richtige Mann. Sie sind ein geborener Propagandist. Und dann sagt er, hat eine ehrende Aufgabe für mich, aber er weiß nicht, was es ist. Er hat nur Befehl bekommen, sofort ein paar Leute zur Verfügung zu stellen, die gute Propagandisten sind. Und dann werde ich auch schon in einem Wagen zu einem Flugplatz gefahren. Und ehe ich weiß, was los ist, sitze ich in einer großen Focke Wulf zusammen mit 30 anderen. Und wie wir eine Zeit lang geflogen sind, sagt uns auf einmal ein Leutnant, das ist die 8. Armee. Und dabei zeigt er durchs Fenster und dann sagt er, und das sind die Russen. Und dabei zeigt er in alle Himmelsrichtungen. So sage ich, Herr Leutnant, meinen doch nicht, dass die 8. Armee wirklich eingekesselt ist. Und er sieht mich groß an und antwortet, natürlich ist sie eingekesselt, seit über 2 Wochen. Und wir sind ein Propagandastoßtrupp, der wo zur eingeschlossenen 8. Armee geschickt wird, damit wir unsere Leute überreden, durchzuhalten bis zum letzten Atemzug. Plötzlich schreit einer, wir landen. Und da hören wir schweres Artilleriefeuer und im nächsten Augenblick sind wir gelandet und alle drängen zum Ausgang. Aber mir fällt in der Aufregung ein Handschuh unter den Sitz und bis ich ihn gefunden habe, bin ich der Letzte. Und wie ich hinausklettern will, stoße ich mit einem General zusammen, der gerade ins Flugzeug hineinklettern will. Und der brüllt mich an, verdammter Kerl, will er mich reinlassen oder nicht? So drücke ich mich höflich zur Seite und wie der General drin ist, will ich mich schnell hinausquetschen. Aber da ist ein SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS in der Türe und drängt mich wieder zur Seite und hinter ihm ist noch ein anderer und schreit, vorwärts, vorwärts, die Russen schießen sich schon ein. Und schon drängen noch mehr nach und ich sage, entschuldigen die Herren Generäle, aber ich muss hinaus, ich gehöre zum Propagandastoßtrupp, der wo unsere Leute überreden soll, durchzuhalten bis zum letzten Atemzug. Aber in dem Durcheinander hört mich keiner und ich werde immer zurückgedrängt und ein SS-Oberführer schreit, schneller, schneller, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und ehe ich noch etwas tun kann, ist der Ausgang geschlossen und im nächsten Augenblick sind wir auch schon in der Luft. Und das Flugzeug ist vollgefüllt mit Generälen, aber es sind auch einige armselige SS-Sturmbannführer dabei. Und alle sind ganz blass und ein General sagt, verdammte Strategie das. 10 gute Divisionen verloren. Fast so schlimm wie Stalingrad. Und dann sitzen alle ganz still da und starren vor sich hin. Ende November 1943 machte sich der gefreite Hirnschal, gesprochen von Fritz Schrecker, so seine Gedanken zum Endsieg. Eure Amalia, vielgeliebtes Weib, muss dir leider mitteilen, dass der Jaschke und ich noch immer auf der Suche nach unserem Regiment sind und gestern sind wir 14 Stunden durch den Dreck marschiert und am Abend haben wir eine leere Scheune gefunden und haben uns in unseren nassen Uniformen ins Heu gelegt und in der Nacht höre ich, wie sich der Jaschke hin und her wälzt. Kannst du nicht schlafen, frage ich ihn. Sind's die Läuse, Emil? Und er antwortet, nein, Hirnschal, es sind die Gedanken. Und dann stöhnt er und sagt, Hirnschal, wie lange wird's noch dauern? Da erkläre ich, unser geliebter Führer hat in seiner letzten Rede nochmals gesagt, wir kämpfen, bis wir den Endsieg errungen haben. Da dreht sich der Jaschke herum und sagt, ja, aber er hat kein Wort gesagt, wie. Das Einzige, das wir uns immer sagen, ist, wir haben eine Siegesgarantie, das Vertrauen zu unserem Führer. Darauf sage ich, weißt du, Jaschke, wenn ich das höre, Vertrauen zu unserem Führer, da fällt mir immer meine liebe Tante Pauline in Zwiedelsdorf ein, die wo im 33er Jahr eine Anzeige im Völkischen Beobachter beantwortete, die wo gelautet hat, Junggeselle, gute Erscheinung, arisch, nordischer Idealist, sucht ehrbare Bekanntschaft ebensolcher Dame mittleren Alters zwecks späterer Ehe. Dieser Junggeselle, der wo Anton Dösig geheißen hat, der hat meiner Tante Pauline sofort großartige Versprechungen gemacht und nach 2 Wochen hat er sich 100 Mark von ihr ausgeliehen und nach 3 Wochen noch 250 und nach 2 Monaten hat er ihr erklärt, er kann ein hochprofitables Geschäft abschließen, aber er braucht 8000 Mark dafür und dann werden sie heiraten. Da hat ihm meine Tante Pauline erklärt, er soll ihr erst die 350 Mark zurückzahlen, die wo er ihr schuldig war. Aber der Dösig hat ihr tief in die Augen geblickt und hat gesagt, sie muss Vertrauen zu ihm haben. Darauf hat die Tante Pauline ihr Papiergeschäft verkauft und ihm die 8000 Mark gegeben. Wieder nach 3 Monaten hat er ihr gesagt, sie soll ihr Haus auf seinen Namen umschreiben lassen. Und wie sie gefragt hat, warum, da hat der Dösig ihr gesagt, sie muss Vertrauen zu ihm haben. Denn Vertrauen ist die Grundlage einer glücklichen Ehe. Und wenn sie an ihn glaubt, wird er alles meistern. So hat die Tante Pauline das Haus auf seinen Namen umschreiben lassen und er hat das Haus gleich auf 50.000 Mark versichern lassen und genau 2 Monate später ist es abgebrannt. Darauf ist der Dösig zu meiner Tante Pauline gekommen und hat sie getröstet und hat gesagt, sie soll Vertrauen zu ihm haben. Und dann hat er die Versicherungssumme einkassiert und ist spurlos verschwunden. Und meine Tante Pauline ist da gesessen ohne Geld, ohne Geschäft, ohne Haus, ohne Bräutigam und mit einem Kind. An diesen Anton Dösig muss ich immer denken, wenn mir einer sagt, ich soll Vertrauen zu ihm haben.